Gott schütze die Königin. Warum? Ist sie krank? Nein, ich hoffe, es geht ihr ausgezeichnet. Und warum soll sie Gott dann schützen?